Erstens, Unveränderbarkeit. Jedes Mal, wenn Daten auf der Blockchain eingetragen werden, muss die Community zum Konsensus kommen und die Daten auf allen bereitgestellten Servern unabhängig abspeichern. Dies kreiert aufgrund der unterschiedlichen Konsensusmechanismen, ganz egal ob Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Importance und so weiter, Kosten. Will man die Daten nachträglich verändern, so müssen die gleichen Kosten noch einmal aufgewendet werden. Nachdem die Informationsblöcke einer Blockchain über die Merkle Rules kryptografisch miteinander verknüpft sind, muss man zur Veränderung älterer Daten nicht nur den einen Block austauschen, in dem sie abgespeichert sind, sondern auch alle folgenden. Je älter also die eingetragene Information ist, desto teurer ist es, Informationen nachträglich zu tauschen. Je größer die Community ist, desto schneller ist der Punkt erreicht, dass die Kosten der Änderung weitaus teurer wären als der Wert der neu eingetragenen Information. Es würde also einen wirtschaftlichen Verlust bedeuten, eine Blockchain nachträglich zu verändern. Es ist für keine Partei sinnvoll, dies zu versuchen. Aus diesem Grund wird eine Blockchain als unveränderlich angesehen, da einmal eingetragene Information nur unter immensen Verlusten geändert werden könnte. Auf der ältesten Blockchain, der von Bitcoin, wurden zum Beispiel noch nie Daten geändert, die auch nur ein paar Stunden alt waren. Tage, Wochen oder Monate alte Informationen zu ändern, würde rasch Milliarden kosten. Neben Kryptowährungen bauen noch viele andere Anwendungsbereiche auf diesen Vorteil der Unveränderbarkeit auf.